Stimmen versuchten sie, ihn umzuerziehen. Doch er erkannte die Wahrheit früh genug und konnte vor den Lügen fliehen. Wegen seiner Meinung hat er sich viele Feinde gemacht. Doch er ließ sich nicht unterkriegen, haben sie ihn auch ausgelacht. Denn er hat gelernt zu kämpfen, so wie man das nur selten sieht. Und im Kampf um sein Recht schwor er sich, dass er nie vor ihnen niederkniet. Meinungsfreiheit, dachte er, gilt auch für ihn. Und er benutzte sie, bis die Bullen bei ihm erschienen. Verbote und Bestrafungen machten ihm das Leben schwer. Doch er hatte seinen Weg gefunden und glaubte an sich immer mehr. Denn er